Lektion 20. 20a. 20a. Готовы к последнему диалогу в этом курсе? Hören Sie gut zu. Diese Sammlung enthält nur Porträts. Sie gehören wirklich zu den besten Fotografen, die ich je gesehen habe. Danke. Ich bin von Ihrer Arbeit wirklich sehr beeindruckt. Hätten Sie nicht Lust, mit mir zum Bieler Karneval zu fahren? Vielen Dank für die Einladung, aber ich fliege zurück. Oh, wie schade. Kann ich Sie zum Flughafen bringen? Das ist nett von Ihnen, aber das brauchen Sie nicht. Ich habe eine Taxe bestellt. Na, dann muss ich Ihnen wohl mein Geschenk jetzt schon geben. Warum um Himmels Willen bekomme ich denn jetzt auch noch ein Geschenk? Das habe ich doch gar nicht verdient. Hier, das ist für Sie. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder nach Basel. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Эта коллекция состоит только из портретов. Diese Sammlung enthält nur Porträts. Вы определенно один из лучших фотографов, какого я только видела. Sie gehören wirklich zu den besten Fotografen, die ich je gesehen habe. Спасибо. Danke. Я действительно под большим впечатлением от вашей работы. Ich bin von Ihrer Arbeit wirklich sehr beeindruckt. Не хотите поехать со мной на карнавал в Биле? Hätten Sie nicht Lust, mit mir zum Bieler Karneval zu fahren? Большое спасибо за приглашение. Vielen Dank für die Einladung. Но я улетаю домой. Aber ich fliege zurück. О, как жаль. О, wie schade. Могу я отвезти вас в аэропорт? Kann ich Sie zum Flughafen bringen? Это очень мило с вашей стороны, но не обязательно. Das ist nett von Ihnen, aber das brauchen Sie nicht. Я заказала такси. Ich habe eine Taxe bestellt. Что же, тогда мне придется вручить вам мой подарок прямо сейчас. Na, dann muss ich Ihnen wohl mein Geschenk jetzt schon geben. Боже, а подарок-то мне за что? Warum um Himmels Willen bekomme ich denn jetzt auch noch ein Geschenk? Я его совсем не заслужила. Das habe ich doch gar nicht verdient. Вот, это вам. Hier, das ist für Sie. Надеюсь, вы скоро вернетесь в Базель. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder nach Basel. Большое спасибо. Vielen Dank. Это действительно очень внимательно с вашей стороны. Das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen.